Im Zusammenhang damit, dass jüngst in Großbritannien durch die Terroranschläge viele Menschen ums Leben kamen und verletzt wurden, starteten die zuständigen Mitarbeiter des Außenministeriums, des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, des Bildungskomitees, der Hauptverwaltung für die Arbeit mit dem Diplomatischen Korps und der staatlichen Hauptverwaltung für Tourismus der DFRK am 7. Juni der Botschaft Großbritanniens in der DFRK einen Kondolenzbesuch ab. Sie bekundeten den unschuldigen Opfern der Terroranschläge und deren Familien ihr tief empfundenes Mit- und Beileid und bekräftigten erneut den konsequenten prinzipienfesten Standpunkt der Regierung der DFRK gegen Terror aller Formen.